Detektorarbeit FM. Es ist 23 Uhr. Probably like Rubber Soul. Like, I think that's a great just introduction to everything record. Like, if you have no preconceived notions of music, probably that's a good introduction. Yeah, I mean, I thought I was the only Beatles fan. Das Beatles-Album Rubber Soul, das sei ein guter Einstieg, um eine Vorstellung von Musik zu entwickeln. Das sagte die junge kalifornische Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers auf die Frage des Interviewers, angenommen, sie wäre eine Musiklehrerin, mit welcher Platte würde sie ihre Schulklasse an die Musik heranführen? Phoebe Bridgers, Jahrgang 1994, outet sich als Beatles-Fan und sorgt derzeit für Furore mit ihrer eigenen Musik und der weiblichen Supergroup Boy Genius. Thema dieser Stunde. Das weibliche Trio Boy Genius wird derzeit als neue Supergroup gefeiert. Ist das bloß mal wieder ein Hype der sensationsgeilen Musikpresse oder ist da was dran? Ist sie super, diese Group von drei jungen Frauen? Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit der Geschichte von Boy Genius, dem aktuell hochgelobten weiblichen Trio, das am 31. März mit dem schlicht betitelten Album The Record das viel diskutierte Debütalbum veröffentlichte, nachdem im Jahre 2018 bereits eine erste EP mit 6 Titeln erschienen ist. Das Trio besteht aus Julian Baker, geboren am 29. September 1995 in Tennessee, Phoebe Bridgers, geboren am 17. August 1994 in Kalifornien und Lucy Dacus, geboren am 2. Mai 1995 in Virginia. Alle drei sind kreative Songschreiberinnen, Sängerinnen und Gitarristinnen. Alle drei können mit eigenen Soloalben auf eine eigene Solokarriere zurückblicken und haben sich allesamt bereits eine gewisse Reputation erworben. Dass sie sich zum Trio Boy Genius zusammengeschlossen haben, liege daran, so haben es die drei Frauen glaubhaft vermittelt, dass sie einander mögen, sich gegenseitig wertschätzen und eine besondere Freude daran haben, nicht für sich alleine, sondern gemeinsam Songs zu erarbeiten und zusammen zu singen und zu spielen. Dass sie ein übereinstimmendes Interesse an Indie-Rock, Folk-Rock und mehrstimmigem Gesang haben, erleichterte die musikalische Zusammenarbeit ungemein. Dazu kommt noch, dass alle drei Frauen unangenehme Erfahrungen in der Macho-Welt der Musikindustrie gemacht haben und dass sich alle drei der queeren Szene zurechnen. Als Gleichgesinnte mit ähnlichen Erfahrungen erleben sie ihre Zusammenarbeit als Bereicherung für alle. Den folgenden Song Not Strong Enough haben alle drei gemeinsam geschrieben und aufgenommen. Thank you. Always an angel, never a god. Diese Zeile wiederholen die drei Frauen wie ein Mantra in ihrem Song Not Strong Enough. Hinter dieser Zeile, die in ausgeklügelter harmonischer Dreistimmigkeit gesungen wird und sich geradezu kathartisch himmelwärts steigert, verbirgt sich ein kritischer Blick auf männliche Dominanz, nicht nur im Pop-Business. So wie der ironische Bandname Boy Genius die absurde, narzisstische bis größenwahnsinnige Selbstbespiegelung vieler Männer, sich als Genies zu feiern, aufspießt, so reflektiert auch die Zeile Always an angel, never a god, immer ein Engel, niemals ein Gott, die weit verbreitete gesellschaftliche Schieflage, die den Männern den selbstverliehenen Status als Genie oder Gott zubilligt, während den Frauen oft nur der untergeordnete Rang als nettes Beiwerk zugewiesen wird. Der vielschichtige Text dieses Songs thematisiert aber auch ganz allgemein Entfremdung und Beziehungsprobleme. So wie die Musik von Boy Genius zwischen Attacke des Gitarrensounds und wohligem Harmonieklang des Chorgesangs pendelt, mal mit scharfem Indie-Rock loslärmt, mal mit zarter Folkstimmung sehnsuchtsvoll emotional wird, ganz ähnlich formulieren auch die meist sehr persönlich gehaltenen Songtexte eine nur scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen derben bis schonungslosen Ansagen auf der einen und psychologisch sensiblen Selbstreflexionen und gefühlvoller Bekenntnislyrik auf der anderen Seite. Im folgenden Midtempo-Song True Blue, hauptsächlich geschrieben von Lucy Dacus, heißt es im Text, der persönliche Erlebnisse und privatime Aussagen mit allgemeinen Schilderungen von Beziehungsproblemen mischt. Du sagtest, du wolltest dich lebendig fühlen, also gingen wir an den Strand. Du wurdest im Juli 95 während einer tödlichen Hitzeperiode geboren. Du sagst, du bist eine Winterschlampe, aber der Sommer liegt dir im Blut. Du kannst nicht anders, als selbst wie die Sonne zu werden. Als du nach Chicago zogst, warst du am Durchdrehen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann fickst du herum und findest es heraus. Ich kann mich nicht vor dir verstecken, so wie ich mich vor mir selbst verstecke. Jetzt ziehst du bei mir ein, hast Schweißausbrüche und regst dich auf über die Feuchtigkeit und den undichten Wasserhahn. Du hast meine Gefühle schon dreimal verletzt, so wie du es nur kannst. Doch ich erinnere mich, wer ich bin, wenn ich mit dir zusammen bin. Du hast mir nie Unrecht getan, außer dem einen Mal, über das wir nicht mehr sprechen, weil es nicht mehr wichtig ist. Wer hat den Kampf gewonnen? Ich weiß es nicht. Wir zählen nicht mit. Vor dir kann ich mich nicht verstecken, so wie ich mich vor mir selbst verstecke. Und es fühlt sich gut an, dass du mich so gut kennst. Ich erinnere mich, wer ich bin, wenn ich bei dir bin. Deine Liebe ist hart. Deine Liebe ist erprobt und sie ist true blue. You said you wanted to feel alive, so we went to the beach. You were born in July 95 in a deadly. It feels good to Die drei Musikerinnen von Boy Genius liefen sich in der kalifornischen Indie-Szene immer mal wieder über den Weg und hatten sich 2016 auf Tourneen näher kennen und schätzen gelernt. In der Folgezeit befreundeten sie sich zunehmend enger und überlegten, ob sie etwas gemeinsam machen könnten. Sie beschlossen, eine Band zu gründen. Ein Bindeglied war, dass alle drei ähnliche schlechte Erfahrungen mit männlichen Kollegen und mit dem männlich dominierten Musikbusiness gemacht hatten. In Interviews äußerten sie sich damals über die Tendenz der Musikindustrie, Frauen gegeneinander auszuspielen. Und die Gruppe Boy Genius hätten sie zum Teil deshalb gegründet, um diese Idee zurückzuweisen. Ich hoffe, so sagte Lucy Dacus im Interview, die Leute sehen uns drei und wissen, dass es keine Konkurrenz gibt. Man muss nicht mit seinen Zeitgenossen konkurrieren. Man kann etwas Gutes mit Leuten machen, die man bewundert. Im Oktober 2018 erschien dann die erste Veröffentlichung der neuen Frauenband Boy Genius, eine EP mit 6 Titeln, die als Gemeinschaftskompositionen aller drei Frauen gleichermaßen präsentiert wurden. Jede von ihnen habe einen mehr oder minder vollständigen Song zu den Aufnahmesessions, die 4 Tage dauerten, mitgebracht und außerdem unvollständige Ideen, die dann gemeinsam ausgearbeitet wurden. Sie hätten ein Umfeld schaffen wollen, das frei von Konkurrenzdenken und Angeberei war, wie sie es bei früheren Erfahrungen oft mit Männern erlebt hätten. Und in einem Statement nach Veröffentlichung der EP haben sie gemeinsam angemerkt, dass sich die Abwesenheit von Männern in diesem Prozess als wichtig erwiesen habe, da sie so offener miteinander umgehen konnten, ohne sich ständig erklären zu müssen. Salt in the Wound, so heißt einer der 6 Songs der ersten EP von Boy Genius. Es ist ein langsamer Song, fast in Zeitlupe ablaufend. Julian Baker, die Punk- und Grunge-Erfahrung in jungen Jahren gesammelt hat, lässt ihre verzerrte E-Gitarre aufheulen. Darüber legen die drei Frauen, wie versöhnlich, ihren schönen dreistimmigen Gesang. Doch versöhnlich ist der Songtext überhaupt nicht. Es ist eher eine Abrechnung mit einem männlichen Ex-Lover. Das ist der Grund, warum die Musik, zumindest im Gitarrenklang, ruppig sein muss. Im Text heißt es: Du streust Salz in die Wunde und gibst einen Kuss auf meine Wange. Du schmierst mir Honig ums Maul und du setzt dich zum Essen hin. Du fügst der Verletzung noch Beleidigungen hinzu. Du sagst, du glaubst an mich, aber du hast dich noch nicht entschieden, ob du mich nimmst oder verlässt. Wenn dies ein Gefängnis ist, bin ich bereit, meine eigene Kette zu verbrennen. Salt in the wound and a kiss on my cheek. You butter me up and you sit down to eat. You add insult to injury. You say you haven't decided about taking a leap in me, but you take and you take like silks up my sleeve, tied corner to corner, never ending, trick after trick. I make the magic and you unrelentingly ask for the secret. Neck full of mockingbird, I'll call in your name. I tried to sing it all back like I heard it, it don't sound the same. I'm gnashing my teeth like a child of Cain. If this is Nach dieser EP mit 6 Titeln, die schlicht Boy Genius überschrieben war und die von der Kritik teils überschwänglich gelobt wurde und in der US-amerikanischen Indie-Szene mehr als nur ein Achtungserfolg verbuchen konnte, danach war erstmal Sendepause des Trios als Band. Doch alle drei Musikerinnen veröffentlichten in der Folgezeit Soloalben, bei denen die anderen beiden Boy Genius-Musikerinnen da und dort unterstützend beteiligt waren. Julian Bakers letztes Soloalbum Little Oblivions erschien im Februar 2021. Zuvor waren bereits 2 Soloalben von ihr veröffentlicht worden, allesamt von der Kritik gut besprochen und vom eingeweihten Publikum gut aufgenommen worden. Julian Baker war in einer evangelikalen Familie im Bible Belt von Tennessee aufgewachsen. Im Alter von 17 Jahren war der innere Druck zu groß, sie musste sich ihren Eltern gegenüber als lesbisch outen. Die familiären Konflikte kann man sich ausmalen. In ihren Songtexten kämpft Julian Baker oft gegen innere Dämonen, thematisiert ihre Depressionen, ihre Suchtabhängigkeit, Einsamkeit und ihre Auseinandersetzungen mit Religion und Glauben. In ihren oft melancholischen Songs findet sie selbst Trost und vermag es auch, Trost und Hoffnung weiterzugeben. Wie schon zuvor hat Julian Baker bei ihrem jüngsten Soloalbum Little Oblivions fast alle Instrumente selbst eingespielt. Nur beim Song Favor wurde sie von ihren Boy Genius Freundinnen gesanglich begleitet. FM. Julian Bakers letztes Soloalbum Little Oblivions von 2021 deckt ein breites Spektrum an Themen ab. Von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Glauben und der Engstirnigkeit der evangelikalen Christen ihrer Kindheit und Jugend bis hin zu ihrer sexuellen Orientierung und Identität. Ähnlich wie schon bei ihren beiden vorangegangenen Soloalben thematisiert sie auch hier psychische Probleme und ihre inzwischen wohl überstandene Suchtabhängigkeit. Trotz des meist melancholischen Grundtons ihrer Musik enthält das Album Little Oblivions auch eine durchgängige Botschaft der Hoffnung und des Aufbruchs. Für das neue Album The Record von Boy Genius steuerte sie mit $20 einen typischen Indie-Rock-Titel bei, bei dem sie ihre verzerrte Grunge-Gitarre laut auftritt. Aber gleichermaßen herausragend sind die vorzüglichen, teils verschachtelten Chorsätze der drei Freundinnen, vor allem gegen Ende des Songs. Im Songtext, der unter anderem von einem Autofriedhof handelt, heißt es: Es ist eine schlechte Idee und ich bin voll dabei. Gib ihm noch eine Chance und dann habe ich es geschafft. Wenn du aufwachst, werde ich wieder weg sein. Motorrad im Vorgarten. Es ist eine nächtliche Fahrt von deinem Haus nach Reno, zum T-Bird-Friedhof, wo wir mit dem Feuer spielen. In einem anderen Leben waren wir Brandstifter. Wie lange steht der Chevy schon auf den Ziegelsteinen? Mama sagte mir, dass es mit mir nicht nach Wunsch läuft, aber dass ich Spaß haben soll. Das Benzin ist alle, die Zeit ist alle, das Geld ist alle. Du tust, was du kannst, nur damit es läuft. Kann ich bitte $20 haben? Ich weiß, dass du $20 hast. Kann ich bitte $20 haben? It's a bad idea, and I'm all about it. Give me one more chance, and then I finally had it. When you wake up, I'll be gone again. Motorcycle in the front of and all I drive from your house to Reno to the T-Bird graveyard where we play with fire. In another life we were arsonists. How long's the Chevy been on cinder blocks? Gegen Ende dieser Songs ist vor allem die schreiende Stimme von Phoebe Bridgers zu hören. Sie ist wohl die bekannteste Musikerin im Trio Boy Genius. Schon im Alter von 10 Jahren begann sie Gitarre zu spielen und schrieb bereits als 13-Jährige ihre ersten eigenen Songs. Sie studierte Jazzgesang, fühlte sich aber in jungen Jahren mehr zum Punk und Grunge als zum Jazz hingezogen. 2014 lernte sie den damals schon sehr populären US-amerikanischen Singer-Songwriter Ryan Adams kennen, der ihre erste Single produzierte. Damals wurden beide ein Paar, aber nicht von Dauer. Phoebe Bridgers verließ Ryan Adams, Zitat, aufgrund seines missbräuchlichen Verhaltens. Im Rahmen der MeToo-Bewegung ging sie gemeinsam mit 6 weiteren Frauen und Musikerinnen an die Öffentlichkeit und warf Ryan Adams dessen sexuelle Übergriffigkeit vor. 2017 erschien ihr Debütalbum Stranger in the Alps, das sehr positive Kritiken erhielt. Noch sehr viel mehr Applaus von der Presse und dem Publikum erhielt sie 2020 für ihr zweites Album Punisher. Bei den Grammy Awards 2021 wurde sie gleich 4-mal nominiert und das Magazin Time kürte Phoebe Bridgers im März 2023 zu den 12 Kandidatinnen der Liste Women of the Year 2023. Im Jahre 2021 wurde sie von Paul McCartney aufgefordert, sich an seinem Remake-Album McCartney 3 Imagined zu beteiligen. Sie tat es mit ihrer gesanglichen Interpretation des McCartney-Songs Seize the Day. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Megastores and carnivores will turn to frozen ice when the cold days come. And we'll wish that be right. I'm okay with a sunny day when the world deserves to be bright. Dinosaurs and Santa Claus will stay indoors tonight. When the cold days come. Phoebe Bridgers ist inzwischen in der Champions League der Popstars angekommen, zumindest als kurzfristiger Gast, wofür ihre Zusammenarbeit mit Paul McCartney ein Beleg ist. Abgehoben hat sie deswegen überhaupt nicht. Im weiblichen Trio Boy Genius begegnet sie ihren beiden Freundinnen auf Augenhöhe. In der Albumbesprechung des Portals Visions schrieb der Rezensent über das Album The Record von Boy Genius zutreffend, Zitat: Songwriting und Gesang teilen sich die drei schwesterlich. Oft wechseln sie sich bei den Strophen ab, verändern so immer wieder subtil die Schattierungen der Songs, von der rohen Emotionalität Bakers über die Zerbrechlichkeit Bridgers bis zur warmen Direktheit von Dacus. Wie so oft bei den drei Songwriterinnen geht es um Selbstbehauptung und Emanzipation, ums emotionale Überleben und die Komplexität menschlicher Beziehungen, situativ und anschaulich erzählt. Dazu verschmelzen die Girl-Genies neben ihren Stimmen auch ihre, zugegebenermaßen nicht meilenweit voneinander entfernten Stile, zu einem organischen Amalgam, bestehend aus Indie-Rock zwischen Melancholie und zartem Grunge, vor allem aber Folk-Rockiges mit psychedelischer Schattierung und elektronisch-orchestralen Ausläufern. Zitat Ende. Phoebe Bridgers brachte zum Album The Record von Boy Genius neben Songideen drei komplette eigene Songs ein, darunter den zerbrechlich wirkenden Song Revolution Zero, gedanklich inspiriert vom Lennon-Song Revolution aus dem White Album der Beatles, sagte die Songautorin in einem Interview. Welche Art Inspiration sie aus dem Lennon-Song bezog, das führte sie nicht aus. Musikalisch, aber auch textlich hat der Song von Phoebe Bridgers nichts Hörbares mit dem wilden Lennon-Rocker von 1968 zu tun. Wunderbar steigert sich der Song am Ende zu einem hymnenähnlichen Chorgesang, der von Mellotronklängen unterstützt wird und erst fast ausgeblendet wird, um dann nochmals aus der Tiefe des Raums zurückzukehren. Das zumindest lässt an die Beatles denken. Die ersten beiden Textzeilen könnten sich eventuell auf John Lennon beziehen, aber vielleicht auch auf jemanden ganz anderen. Da heißt es: Imaginärer Freund, du lebst in meinem Kopf. Also habe ich Musik gemacht, seit du mir gesagt hast, ich soll es tun. Ich will nur wissen, wer dir die Nase gebrochen hat. Ich will herausfinden, wo sie leben, damit ich ihnen die Zähne einschlagen kann. Wenn es nicht Liebe ist, was zum Teufel ist es dann? Ich schätze, ich lasse mich einfach so tun, als ob. Ich will nicht sterben, aber ich habe Angst, krank zu werden. Ich weiß nicht, was das ist. Du wolltest ein Lied, also wird es hier ein kurzes sein. Ich wünschte, ich wäre nicht so müde, aber ich bin müde. Wenn das nicht genug ist, dann gebe ich auf. Ich dachte immer, wenn ich nur meine Augen schließe, würde ich verschwinden. Hier ist absolut nichts los. Um auch noch last but not least die dritte im Bunde des Trios Boy Genius vorzustellen, Lucy Dacus, Jahrgang 1995, ist vom familiären Ursprung her gesehen usbekisch-irischer Herkunft. Als Kind wurde sie adoptiert und wuchs in einer christlich-konservativen, aber auch musikalischen Pflegefamilie in der tiefsten Provinz von Virginia auf. Schon früh begann sie sich für Musik zu interessieren und lernte schon bald, sich in ihren eigenen Songs auszudrücken. 2015 trat sie erstmals mit eigenen Songs in Clubs von New York auf und konnte im gleichen Jahr ihre erste Single veröffentlichen. Im Zusammenhang eines Schulprojektes war es ihr möglich, ihr Debütalbum No Burden aufzunehmen, das positive Reaktionen nach sich zog. Im März 2018 erschien ihr zweites Soloalbum Historian, das ausgezeichnete Beurteilungen erhielt. Kurz darauf gründete sie mit ihren Freundinnen Phoebe Bridgers und Julian Baker das weibliche Trio Boy Genius, mit dem ihre Songs nun noch einem größeren Publikum bekannt wurden. Im Juni 2021 erschien dann ihr drittes und bis dato letztes Soloalbum Home Video. Sie engagiert sich gegen das frauenfeindliche texanische Abtreibungsgesetz und spendete ihre Konzerteinnahmen für den Abtreibungsfonds. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend streng religiös erzogen wurde, lehnt sie inzwischen die erzkonservativen Strömungen in der evangelikalen Bewegung rigoros ab, bezeichnet sich selbst als irreligiös und queer und versteht ihre sexuelle Orientierung als bisexuell bzw. pansexuell und wird für Aussagen wie diese in der jungen queeren Szene gefeiert. Aus ihrem letzten Soloalbum Home Video ist der Song Brando zu hören, ein für ihre Verhältnisse leicht klingender Power-Pop-Titel über die Anmaßung überheblicher Männer, die sich ihre Partnerinnen nach eigener Vorstellung formen wollen, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle der Frau an ihrer Seite. You told me to skip school, to go with you to the movies. You knew you were uncool, but you thought you could fool me. They play oldies in the afternoon for the elderly. And me and you, Fred and Ginger, black and white. I watch you watch It's a Wonderful Life. Me cerebral, I didn't know what you meant, but now I do. Would it have killed you to call me pretty instead? I'm in a second story window and you're yelling at me, Stella, and I'm laughing cause you think you're Brando, but you'll never come close. All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. You say he's looking at you, kid, thinking I wouldn't understand the reference. Think we're faded. I'll be lucky if I'm your third wife. That's only something you would say in the car. We've been breathing the same air for too long. If the snow wasn't coming down so hard, I would open the door and walk home. It's only a couple miles. What could go wrong? If I hitch a ride with a guy in a pickup who doesn't know left from right from wrong. All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. Byte FM. Zum Album The Record des Trios Boy Genius trug Lucy Dacus unter anderem einen kurzen Song bei mit dem Titel Leonard Cohen, in dem sie im Text einerseits Respekt gegenüber Leonard Cohen bekundet, aber danach auch gleich ironisch bis spöttisch wird. In ihrem Text heißt es: Leonard Cohen sagte einmal, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Da ist ein Riss in allem und dadurch kommt das Licht herein. Aber ich bin kein alter Mann, der eine existenzielle Krise hat in einem buddhistischen Kloster und geile Gedichte schreibt. Aber ich stimme zu. If you love me, you will listen to the song. And I could tell that you were serious, so I didn't tell you you were driving the wrong way on the interstate until the song was done. You felt like an idiot adding an hour to the drive, but it gave us more time to embarrass ourselves telling stories we wouldn't tell anyone else. You said I might like you less now that you know me so well. I might like you less now that you know me so well. Leonard Cohen once said there's a crack in everything, that's how the light gets in. And I am not an old man having an existential crisis at a Buddhist monastery writing horny poetry. But I agree, I never thought you'd happen to me. I never thought you'd happen to me. Das Trio Boy Genius scheut sich nicht, männliche Genies entzaubern zu wollen, wie es in diesem kurzen Song mit dem poetisch-literarischen Songschreiber-Genius Leonard Cohen geschah. Drei US-amerikanische Singer-Songwriterinnen der jungen Generation, die alle drei, jede für sich, eine veritable Solokarriere vorzeigen können, haben sich zu einem gleichberechtigten Trio zusammengetan, nicht aus kommerziellem Kalkül und erst recht nicht, weil ein agiles Management zur Popularitätssteigerung eine Retorten-Supergroup gecastet hatte. Die drei Frauen taten sich zusammen aus purer Freundschaft, aus gegenseitiger Wertschätzung und wegen einer ähnlichen Sichtweise, was ihre teils leidvollen Erfahrungen in der Macho-Welt des Musikbusiness angeht. Nicht zuletzt deswegen gab sich das Trio den ironischen Bandnamen Boy Genius. Hilfreich für die Verbindung war auch der Gleichklang an musikalischen Vorstellungen, den dreistimmigen Harmoniegesang mal mit ruppigen Indie-Rock-Elementen, mal mit feinfühligen Folksong-Arrangements zu verbinden. Am 31. März 2023 erschien das Debütalbum The Record von Boy Genius, bestehend aus Julian Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus, drei hochgelobten US-amerikanischen Sängerinnen, Songschreiberinnen und Musikerinnen, die in einer kreativen, zunehmend weiblich dominierten Indie-Rock-Szene aktuell zu den tonangebenden Künstlerinnen zu rechnen sind. Ob die prätentiöse Titulierung als Supergroup angemessen ist oder nicht, die drei außergewöhnlichen Singer-Songwriterinnen Baker, Bridgers, Dacus haben als Gruppe eine Reihe von superben Songs veröffentlicht. Der Kramladen mit Volker Rebell, der in dieser Stunde das großartige Album The Record von Boy Genius vorstellte, geht zu Ende mit einem letzten Song der drei Frauen, die sich gegenseitig wertschätzen und lieben, We're in Love. Im Text heißt es, du könntest absolut mein Herz brechen, daher weiß ich, dass wir verliebt sind. You could absolutely break my heart. That's how I know that we're in love. I don't need the symbol of a scar. So put down the knife. We're not swapping blood. Isn't it enough that we strip down to our skin, cold and porcelain, like bathers in a painting? And I told you of your past lives, every man you've ever been. It wasn't flattering, but you listened like it mattered. I feel crazy in ways I never say. Will you still love me if it turns out I'm insane? I know what you'll say, but it helps to hear you say it anyway. Some October in the future, I'll run out of trash TV and I'll be feeling lonely. So I'll walk to karaoke, sing the song you wrote about me. Never once check in the words. I hope that no one sings along. I hope that I'm not a regular. Damn, that makes me sad. It doesn't have to be like that. If you rewrite your life, may I still play a part in the next one? Will you find me? I'll be the boy with the pink carnation pinned to my lapel, who looks like hell and asks for help. And if you do, I'll know it's you. I can't imagine. Byte FM in eigener Sache. Ihr hört Byte FM und Byte FM ist anders. Ein privater Radiosender ohne Werbespots. Ein Programm, das Hörerinnen und Hörer möglich machen. Wenn ihr gut findet, was wir tun, wenn ihr regelmäßig Byte FM hört und noch kein Fördermitglied seid, dann werdet Teil unseres Projekts für ein gutes, unabhängiges Musikradio. Die Anmeldung als Freundin oder Freund von Byte FM dauert nur ein paar Minuten auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank.